unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Ich sitze hier bei meiner Schwester im Wohnzimmer. Sie ist auch da. Sag mal was. Hallo, Sabine. Meine Schwester Johanna Haberer, Theologin. Ich, Sabine Rückert, Journalistin. Wir sitzen hier, brüten über der Bibel seit Jahren schon und bewegen uns jetzt auf eine Geschichte zu, die von Jesus handelt, von wem auch sonst. Wir sind nämlich im Neuen Testament. Und die wieder sich gegen alle natürlichen Gesetze und gegen alle Denkgesetze, wie man in der Juristerei sagt, wendet. Es handelt sich um übernatürliche Gaben und über übernatürliche Geschehnisse. Ja, aber das haben wir ja schon häufiger auch gesagt, dass für den damaligen Menschen Wundergeschichten, wunderliche, wundersame Geschichten gar nichts Besonderes waren. Jeder, der irgendwie in einer höheren Stellung war, sei es Könige, Kaiser, sollen Wunder bewirkt haben. Mhm. Insofern gehörte das zur Gloriole, zur Mandorla sozusagen eines jeden Höhergestellten. Ich habe kürzlich mit einem Rechtsanwalt gesprochen, der einen Wunderheiler verteidigt hat. Ja. Der war von seinen Followern oder von einigen seiner Followerinnen angeklagt worden, angezeigt worden, dass es sexuelle Übergriffe gegeben habe seinerseits auf sie. Und er wurde dann verteidigt und mit dem Rechtsanwalt kam ich kürzlich in einer ganz anderen Sache ins Gespräch, aber da hat er mir davon erzählt, was die über den sagen. Und das klingt wie die Bibel. Ehrlich gestanden, da ist kein Unterschied. Die sagen auch, also, dass, was er alles möglich macht und dass es hell wird und dunkel wird und dass sie auf einmal Krebs nimmt er ihnen aus dem Bauchraum und sonst was. Also dieser ganze Wahnsinn, den gibt es heute auch noch, nur ist er halt nicht so berühmt wie Jesus. Naja, ich glaube, es gibt natürlich auch die Phänomene. Es gibt die Phänomene, dass Menschen in so einer Begegnung heil werden. Auch das gibt es einfach. Da kann man allen Ärzten der Welt auf Knien danken, dass es sie gibt. Und trotzdem gibt es diese anderen Phänomene auch. Das mischt sich halt auch. Das physische Heilwerden und das psychische Heilwerden mischt sich. Und wir gehen ja zu Fachärzten, Ohren, Augen und wie auch immer. Bei unserem Kopf ist unser ganzer Körper zerteilt in Einzelteile. Und die Menschen damals, die haben niemals von einem Einzelteil her gedacht, sondern immer vom Ganzen, was du ja als Mensch auch spürst. Ich habe jetzt gerade was am Knöchel. Der ganze Mensch ist irgendwie, wenn du nicht richtig laufen kannst, der ganze Mensch ist davon betroffen. Und so haben die Menschen das auch wahrgenommen und das Heilwerden hat eben auch mit dem ganzen Menschen zu tun. Aber jetzt geht's ums Sattwerden. Ja, genau. Es geht ums Sattwerden. Diese Geschichte gibt es in allen 4 Evangelien, soweit ich mich entsinne. Zwar in verschiedenen Ausformungen und Ausführungen. Ich habe mich jetzt für Johannes entschieden. Ja, ist die ausführlichste. Ja, ist die ausführlichste und auch die schönste Schilderung. Außerdem ist der Johannes immer so ein bisschen stiefmütterlich bei uns, weil er eben immer so heilig ist und diese endlosen Reden und das endlose Predigen da zelebriert. Aber jetzt erzählt er mal was. Deswegen habe ich ihn ausgesucht. Ich mag den Johannes ganz gern. Wir werden auch in den folgenden Folgen immer mal wieder auf Johannes kommen, weil er eben bestimmte Dinge besonders schön erzählt. Er ist ja der Jüngste, also der am nächsten an unserer Zeit, der jüngste Evangelist. Also am weitesten von Jesus entfernt. Wir haben darüber auch schon häufiger gesprochen. Tatsächlich ist es so, dass die überwiegende Meinung der Exegeten, der Bibelausleger, sagt, dass es so um 110 nach Christus, also sagen wir mal 60, 70 Jahre nach dem Tod von Jesus aufgeschrieben worden ist, so das Johannesevangelium. Wie wir vom Zweiten Weltkrieg entfernt sind. Ungefähr. So weit ungefähr. Genau. Es gibt aber in neuester Zeit auch andere Exegeten, die sagen, es ist nur ein ganz anderer Zugriff zu Jesus und es sind so besondere Geschichten da drin, dass man auch sich vorstellen könnte, dass der schon sehr früh ist, nur in einem ganz anderen Kulturkreis, weil er sehr spirituell ist. Ja. Er ist halt einfach von seiner ganzen Sprache her ausgesprochen ein geistlicher, spiritueller Denker. Ja. Deswegen ist er auch bei der esoterischen Bewegung beliebt, der Johannes. Gut, aber jetzt gehen wir mal zur Geschichte. Also es kann dann also sein, dass es das älteste Evangelium ist. Genau, also wie auch immer. Das habe ich auch gelesen, dass der Johannes gar nicht der jüngste Evangelist ist, also der also der späteste Evangelist ist, sondern der älteste Evangelist. Ja, bei allen Wissenschaftlern, bei den Geisteswissenschaftlern insbesondere, gibt es für jede These immer wieder ein paar Autoren. Mhm. Wir halten es nur offen. Was wir auf jeden Fall wissen, er hat ganz bestimmte sehr, sehr schöne Erzählungen, wie zum Beispiel die Geschichte mit der Ehebrecherin, wo Jesus in den Sand malt. Zeichnet. Ja, die gibt es nur beim Johannes. Mhm. Und dann gibt es die, die wir heute besprechen, und vielleicht auch nächste Male, ganz besonders auserzählte Geschichten, aber mit einem richtig spirituellen Touch. Ja, jetzt bist aber du dran. Ja, jetzt erzähle ich mal die Geschichte von der wunderbaren Speisung einer Volksmenge am See von Tiberias. Ich war in Tiberias. Das ist eine besonders hässliche Stadt am See Genezareth. Ich bin da mit meinem Mann vor etwa einem Jahr durchgefahren. Das war noch vor dem 7. Oktober 2023. Kurz vorher sind wir da mit dem Auto an den See Genezareth gefahren und auch durch Tiberias und waren ziemlich enttäuscht. Es war eine sehr alte Stadt, ich glaube, sie ist… Eine Römerstadt, ja. Ja, und auch vom Tiberius ist ja der Sohn, also der Adoptivsohn des Augustus gewesen und hat dann nach ihm die Kaiserschaft übernommen und unter seiner Herrschaft wurde Jesus ja dann auch gekreuzigt. Aber du siehst jetzt schon, die einen sagen See Genezareth, also die einen Evangelisten, und die anderen sagen am Tiberias. Ja, stimmt, er zum Beispiel. Ja, also da siehst du schon andere Bezeichnung, andere Kultur. Ja, aber da siehst du, dass es auch tatsächlich eher dafür spricht, dass er später ist, oder? Nee. Nö, Römer. Nö. Römerzeit. Er hat die Römer bezeichnet. Ja. Es könnte sein, dass der eben im syrischen Raum, also von der anderen Seite von Damaskus her denkt. Und dieses Kinneret, das ist ja der Harfensee. Ja. Kinneret ist die Harfe, der See Genezareth sieht aus wie eine Harfe. Woher wussten die das denn? Die haben doch keinen Satelliten gehabt damals. Wenn du oben an den Golanhöhen stehst, dann siehst du den See dort liegen wie eine Harfe. Mhm. Ja. Also das ist der hebräische Name dafür, Kinneret, Genezareth. Wenn du den Tiberias nennst, dann bist du ein bisschen auf jeden Fall von Jerusalem ein bisschen weg. Ja. Okay. Ja, denn hier steht auch Tiberias. Mhm. Also Jesus geht jedenfalls ans andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias genannt wird, steht hier bei mir. Im Johannes Nummer 6. Und eine große Menschenmenge folgt ihm, weil sie eben seine Zeichen sehen und er die Kranken alle heilt. Jetzt muss ich mir sich das so ein bisschen vorstellen, denke ich mir, wie bei Lady Di. Also wenn man sich diese Geschichten durchliest und es wird ja immer schlimmer, dann ist es wie bei Lady Di, der rennt durch Israel und hinter ihm her eine riesige Phalanx von Leuten, die was von ihm wollen oder die ihm lauschen oder natürlich vor allem, die irgendwas, einen Vorteil sich davon versprechen, irgendeine Heilung oder ein Wundertat. Kannst du gut nachempfinden. Ja, kann ständig ich nachempfinden. Ständig will jemand was ja, von mir. Ja, das ist wahr. Na, langer Rede, aber nicht, ich bin ja nicht Lady Di und ich laufe hier auch nicht durch den. Aber er hat ja Gott sei Dank keine Journalisten auch noch an der Backe. Aber na, so ähnlich vielleicht schon. Also über ihn berichtet wurde ganz sicher. Und Spione waren da sicher auch drin in dieser Menge. Aber man merkt, er rennt herum und sucht einen stillen Ort. Und kaum setzt er sich hin, kommen schon wieder alle und zeigen ihre abgefallenen Finger oder ihre Appennasen und wollen, dass es wieder anwächst. Na gut, also jedenfalls, so stelle ich mir das vor. Und also das ist aber die Szene. Es heißt ausdrücklich, er sucht einen stillen Ort. Ja, nee, es heißt, er setzt sich auf einen Berg und setzt sich da mit seinen Jüngern nieder. Okay, das na dann heißt es, dann heißt es manchmal bei Matthäus. Manchmal sucht er aber auch einen stillen Ort und wird dort aufgewühlt wieder und aufgefunden und wieder bedrängt. In der Parallele bei Matthäus heißt er sucht einen stillen Ort. Ja, ja. Jetzt sind wir ja bei Johannes, wir können ja nachher auch über das Weitere dann sprechen, was bei den alternativen Evangelisten, wie die Sache dann ausgeht, das Ende ist unterschiedlich. Aber jedenfalls setzt er sich da auf einen Berg, so oberhalb des Sees, da steht ja heute eine Kapelle oder eine Kirche und da sitzt er. Weil das Passafest nahe ist, sind natürlich auch viele Leute da. Er sitzt da und blickt dann auf und sieht diese immer weiter hinzuströmenden Massen. Es sollen ja 5000 Männer gewesen sein und es sind nur die Männer. Die hatten ja zum Teil noch Weib und Kind dabei. Und dann fragt er seinen Jünger Philippus, wo sollen wir denn Brot kaufen, damit die Leute was zu essen haben? Ja, der Jünger fragt ihn. Nein, er fragt. Er fragt den Philippus, wo sollen wir Brot kaufen? Also, was habt ihr denn vor mit dem Brot? Wo ist der Supermarkt? Ja. Wo ist der Supermarkt? Das sagt er aber nur, um Philippus auf die Probe zu stellen, also so ein bisschen pieksen, denn er selbst wusste, was zu tun sei. Die Bibel schlüpft jetzt wieder in den Jesus rein, denn Das wird in einer Art und Weise erzählt, als wisse man, was in seinem Kopf vorgeht. Also er stellt diese Frage nur zum Schein. Und der Philippus sagt zu ihm, Brot für 200 Denare, die haben so eine Kasse. Mhm. Dem Judas wird das in irgendeinem anderen oder auch anvertraut. In diesem Evangelium vorgeworfen. Er habe hin und wieder mal in die Kriegskasse gegriffen, die Jünger so mit sich tragen. Die sammeln also überall Spenden ein und werden da gefüttert und das kommt dann in diese Kasse rein. Kriegskasse ist jetzt nicht ganz der richtige Begriff. Nee, Kriegskasse ist nicht, aber so weißt du, so, du weißt schon, was ich meine. Pilgerkasse, ja. Pilgerkasse. Und da sind 200 Denare drin. Ich weiß nicht, ob das viel ist oder wenig, kann ich schlecht beurteilen. Weißt du es? 200 Denare, ist das was? Das ist wahrscheinlich das, was man für Massen von Brot braucht, ja. Mhm. Ja, aber es reicht eben nicht. Mhm. Und dann, der sagt, Brot für 200 Denare wird nicht ausreichen, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Und der andere, jetzt mischt sich der Andreas ein, der Bruder von Simon Petrus, und der sagt, da ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber das wird ja wohl nicht für so viele reichen. Und dann sagt Jesus was, und das hören wir uns jetzt an. Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Also die wundersame Brotvermehrung hat hier stattgefunden. Und das ist ja fast schon ein Märchenmotiv, ne? Dieser Topf, der nicht aufhört zu kochen, der nicht versiegende Brei. Mhm. Ja. Und als die Leute das mitkriegen, was da passiert ist, sagen sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und da erkennt Jesus, dass sie jetzt anfangen würden, ihn wie er steht, in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Mhm. Und deswegen flüchtet er und zieht sich auf einen Berg zurück, um dort allein zu sein. Es ist ein Wunderheiler und Prophet, heißt es gleichzeitig. Mhm. Der ständig ein bisschen auf der Flucht vor seinen Followern ist. Mhm. Aber trotzdem, beim Johannes sagt man ja nicht Wunder. Wir sagen in der biblischen Theologie, beim Johannes ganz deutlich sind es Zeichen. Mhm. Er sagt selber auch nicht, es sind Wunder, sondern es sind Zeichen, wo man sozusagen einen kleinen Blick in die andere Welt oder du hattest mal einen wunderbaren Text von Kafka vorgelesen, die Herrlichkeit, die rund um uns ist, das ist Johannes, das Johannesevangelium, wo man die Herrlichkeit, die im Verborgenen wartet. Die im Verborgenen wartet und die man nur rufen muss. Das ist im Grunde genommen das wirklich das Schöne beim Johannesevangelium. Jesus wird als einer der Zeichen setzt gemacht. Lass mich noch mal ganz kurz zu dem Ort gehen, weil man bis heute geht, Bethsaida, sagt man, ist der Ort. Das ist also ein Ort am Nordufer des Sees Genezareth. Der Heimatort von Petrus, Andreas und Philippus. Ja, von mehreren Fischer. Von mehreren Fischern. Und zwar geht es da hoch zu den Golanhöhen. Und die östlich der Jordanmündung. Genau. Also ist auf der anderen Seite. Es ist auf der anderen Seite. Es geht, weil er sich dahin immer zurückzieht, wenn er verfolgt wird. So ist es. Und da geht es auch den Berg rauf. Mhm. Also da gibt es auch Gras, da ist es auch grün. Mhm. Also selbst bis in den Juni ist es dort oben grün und etwas kühler. Und es gibt einen Streit jetzt unter den Archäologen, weil es soll ein Ort da nördlich am Genezareth wird als das Bethsaida seit Jahrzehnten, Jahrhunderten lokalisiert. Ist auch ausgegraben worden. Ist ne? ausgegraben, aber jetzt gibt es neuere Ausgrabungen und der heißt dann El Arai, der Ort. Also der ist dann oben etwas höher im Golan, wo man sagt, das ist eigentlich das Bethsaida. Also man weiß nicht, wo das Bethsaida ist, wo dieser Ort, wo diese drei Jünger herkommen. Man weiß es nicht ganz genau, aber man hat jetzt zwei Alternativen, wo man glaubt. Und zwar hat man da byzantinische, ganz alte Reste von einer byzantinischen Kathedrale gefunden. Genau. Also das ist Bethsaida, das muss man sich vorstellen, wenn du am Ende des See Genezareth bist, als ich da war letztes Jahr, hatte der 32 Grad, gell? Oh Gott. Zum Baden. Der See. Der See. Lebt da noch was drin? Nein, da lebt zu dem Zeitpunkt und in dieser Jahreszeit, glaube ich, nicht mehr viel. Hm. Also jedenfalls, der hatte da 32 Grad. Gut, aber das, glaube ich, war nicht so heiß zu Jesu Zeiten. Da war es da grün. Es wird ja mehrfach auch bei den anderen Evangelisten gesagt, da war Gras. Mhm. Wird betont, weil sonst im Land kein Gras ist. Und was hältst du jetzt von der Geschichte? Was sagt uns die denn? Johannes spricht von der Herrlichkeit, die um uns verborgen ist und die gesehen wird. Wir sagen in der Theologie, das ist ein Geschenkwunder, das, wo einfach die Fülle beschrieben wird. Und wir haben ja beim Johannes schon mal gesagt, dass dem seine ganze Theologie mit dieser Hochzeit anfängt, bei Kana. Also wo es immer darum geht, dass irgendwo eine Fülle plötzlich erscheint, die überraschend ist. Also wir haben jetzt hier Sparmodus, wir haben nichts zu essen. So, und dann schafft der Jesus ein Lebensmittel. Und das Lebensmittel, auch da kannst du beim Johannes immer davon ausgehen, dass es eine symbolische Bedeutung hat. Brot haben wir bis heute eben beim Abendmahl als das Symbol des Lebensmittels. Und dass das Brot plötzlich sich in unglaublicher Weise vermehrt, das ist ein Zeichen, dass Jesu Predigt eine Art von Lebensmittel ist, die Fülle für den ganzen Menschen schafft. So könnte ich das jetzt theologisch ausdrücken. Aber natürlich gibt es alle möglichen anderen Lesarten. Da gibt es zum Beispiel die von den Religionsdidaktikern, vor allem Religionslehrer. Die bringen ihren Kindern immer Folgendes bei. Stellt ihr vor, ihr seid jetzt eine ganze Klasse, wir sind auf Wandertag und nur zwei haben ein Brot dabei. Aber jeder packt noch aus, was er noch irgendwo hat. Und wenn jeder alles auspackt, was er noch irgendwo hat, dann wird es am Ende für alle reichen. Also da geht es dann ums Teilen. So kann man es natürlich auch lesen. Aber das ist eigentlich, also so lese ich das, ein hochtheologischer Text, der davon redet, dass Jesu, wenn das, was er sagt, Menschen satt dass macht. Ich, ja, und dass es sich ausbreitet auch, ne? Und sich ausbreitet und verteilt wird. Ja, und dass eben durch das Wenige dann eben mehr, dass es dann mehr wird. Also, dass es, Man sagt das ja auch, wie, das wie sagt das Senfkorn oder so. Ja, oder auch man sagt ja auch von der Liebe. Liebe wird mehr, wenn man es teilt und nicht weniger. Ja. Ich habe hier zu diesem Thema auch natürlich unsere Begleitbücher Jack Miles, Jesus-Biografie, befragt, was er davon hält. Und er schreibt was ganz Interessantes, wie es danach weitergeht mit der Königskrönung. Er sagt, dass er danach, also Jesus nicht mehr zu finden ist, dass man diesen Text lesen muss mit dem, was danach kommt. Nämlich, dass Jesus am nächsten Tag nicht zu finden ist und dass einige mit dem Boot wegfahren und ihn am Ufer suchen und ihn in Kapernaum finden. Und da steht es dann im Weiteren, also das ist jetzt eine stark gekürzte Stelle, als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Und Jesus sagt ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben vorhält. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, das haben wir ja alles schon durchgenommen, und sind dann doch gestorben. Ich aber bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten sich die Leute und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Aber Jesus sagte zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ein wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Viele seiner Zuhörer, die ihm zugehört hatten, sagten, was er sagt, ist unerträglich, wer soll sich das anhören? Jesus erkannte, dass seine Anhänger darüber murrten und sagte, daran nehmt ihr Anstoß, was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn dorthin auffahren seht, wo er vorher war? Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück von ihm und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Und jetzt, sehr schön, dass du diese Stelle liest. Weil ja, das ist ja nicht meine Idee, sondern die von diesem Bibelforscher hier. Aber dass du das eher weiterführst. Also das eine ist, dass ich bin ein Lebensmittel. Das kommt da auch vor. Aber wenn du diese Stelle jetzt mal ganz kurz nur nebenbei gesagt, wenn du das, was du jetzt vorgelesen hast, wenn du dir vorstellst, dass in der Umwelt der Christen jemand diese Texte liest, musst du dich nicht wundern, dass die dann unter dem Verdacht standen, Kannibalen zu sein. Ja, das ist ja das Abendmahl. Ja, es ist das Abendmahl, ja. Aber natürlich ist das alles spirituell und symbolisch gemeint. Aber wenn das jemand, der nicht Christ war und sich nicht in diesen Gedanken überhaupt ausgekannt hat und wenn diese Meme sozusagen rumging, du, der essen das Fleisch von dem Jesus, dann kommt das natürlich vollständig. Ja, darüber redet er jetzt auch. Ja. Was ist das für ein Mensch, fährt jetzt Jack Miles fort, der einem sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken geben will? Worauf immer diese schockierende Rede sich sonst beziehen mag, sie muss sich irgendwo auf den Tod des Jesus beziehen. Und sie teilt jenen, die ihm zugeströmt sind, weil er sie gespeist hat, mit, dass es nicht seine Berufung ist, ein Füllhorn zu sein. Gewiss hat er bei jener einmaligen Gelegenheit eine Volksmenge gespeist, aber Massenspeisung ist nicht das, was er im Sinn hat. Irgendwie ist es seine Mission, entlastet zu werden durch seinen eigenen Tod, einen gewaltsamen Tod, wie er andeutet, einen Tod wie den des Johannes. Und das allein würde, selbst dann, wenn seine Brot des Lebensrede nicht physisch und geistig so abstoßend wäre, wie sie ist, ausreichen, um die Menschen von ihm zu vertreiben. Wenn er sich nicht selbst retten kann, welche Hoffnung besteht denn dann, dass er sie retten oder ihnen sonst wie von Nutzen sein könnte? Abgesehen von diesem Motiv der Lossagung kann nicht der geringste Zweifel daran bestehen, dass die Rede Jesu für das Empfinden seiner jüdischen Zuhörer etwas zutiefst Widerwärtiges hat. Johannes vermerkt in seinem Bericht über die Rede, wie sie reagieren, aber wenn er es nicht aufgeschrieben hätte, hätte man es erraten können. Wovon Jesus spricht, ist rundheraus gesagt Kannibalismus, der in den meisten Kulturen als widerwärtig gilt. Auch wenn man annimmt, dass viele oder die meisten seiner Zuhörer begreifen, dass er von einer symbolischen Handlung spricht, so ist doch die Symbolik nur geringfügig weniger widerwärtig als die Sache selbst. Und ganz besonders für Juden. Wenn wir dem Symbol nachgehen, dann sind wir ja bei diesem Lebensmittel und Brot. Dieses Brot ist mein Fleisch, also das, was wir beim Abendmahl feiern. Also diese Brot-Wunder-Geschichte, die ist nur ein Teil eines großen Strangs, der immer wieder in der Bibel vom Brot handelt, als dem Hauptlebensmittel. Du warst ja da in diesen orientalischen Ländern, wo man diese runden kleinen Backöfen hat, wo man dann diese 40 bis 60 Zentimeter großen Fladen macht, wo nur Wasser und Mehl zusammengemacht wird und dann wird es da heiß gemacht. Das ist eigentlich das Grundlebensmittel. Für die ärmeren Leute gibt es die Gerstefladen und für die anderen gibt es die Weizenfladen. Mhm. Das kann man noch unterscheiden. Manchmal gibt es ein bisschen Sauerteig rein. Mhm. Das sind die besseren Brote mit ein bisschen Sauerteig und die anderen, die ungesäuerten, die gibt es dann an den hohen Feiertagen an Passat. Mhm. Das ist das Matzen, das ungesäuerte Brot. Das heißt, das Brot steht im Grunde genommen für das, was den Menschen am Leben hält. Wenn du zum Beispiel unser tägliches Brot gib uns heute, heißt es im Grunde genommen alles, was ich zum Leben brauche. Im Deutschen sagen wir immer, ich verdiene mein Brot oder so. Ja. Lechem heißt es auf Hebräisch und Artos heißt es auf Griechisch. Bethlehem ist das Brothaus, haben wir schon gesagt. Das heißt, es geht um eine ganz existenzielle Frage des Menschen zwischen Hunger und Sattwerden. Und wonach hungere ich und was macht mich satt? Und das in physischer wie in psychischer Sicht. Und deswegen ist das Brot nicht nur beim Abendmahl und beim Brotbrechen und als Erkennungszeichen des Auferstandenen wichtig, sondern es ist auch, wenn du die Geschichten »Mein Wort ist wie Brot« oder ich bin das Brot des Lebens. All diese Sätze, die Jesus sagt, die beschreiben eben das, was er sagt und ihn selber als ein Lebensmittel. Und dann hast du noch diese Versuchungsgeschichte, wo der Versucher sagt, ich könnte diese Steine in Brot verwandeln. Oder er sagt zu Jesus, verwandle diese Steine in Brot. Oder verwandle du diese Steine in Brot. Absolut, du hast recht. Ja, ja. Diese Steine in Brot. Oder im Alten Testament ist das, glaube ich, wer würde seinem Kind Ja, das um Brot geben, bittet, einen Stein geben. Einen Stein geben. Also das heißt, du hast ein ganz starkes Motiv in allen biblischen Texten durchgängig als ein, ich sag mal, ein Grundtenor, dass Brot immer auch einen metaphorischen Sinn hat. Ja, wobei die Leute natürlich damals immer kurz vorm Verhungern waren, nicht? Das war ja damals eine andere Zeit als heute, wo man schon sagt, bitte kein Brot essen, wir sind alle zu dick. Ja. Das Brot muss aus dem Speiseplan gestrichen werden. Die Weizenwampe will keiner mehr sehen. Ja. Sondern da ging es ja darum, dass die Leute am Tag vielleicht 500 Kalorien zu sich genommen haben. Das war dann ein guter Tag. Ja, und deswegen muss man auch daran erinnern, wenn man diese Texte verstehen will. Weil genau, wir haben jetzt gerade dieses keine Kohlenhydrate und die Leute brauchten das und für diese war das im Grunde genommen das über Lebensmittel. Ich weiß noch, dass die Bäckerei, wo wir als Kinder gewohnt haben in Pasing, wenn man da in die Bäckerei ging, ganz früher als Kind, da stand dann, konnte ich gerade lesen, da stand dann über oberhalb dieser Backstube, stand, hartes Brot ist nicht hart. Kein Brot, das ist hart. Mhm. Das war in Nachkriegszeit. Mhm. Also jedenfalls muss man daran erinnern und sich auch immer wieder, glaube ich, vor Augen führen, dass Brot das Symbol des Überlebens ist, während es bei uns im Grunde genommen jetzt ein vernachlässigtes Lebensmittel ist. Ja. Und das in 12 Körben weggekippt wird. Ja. Was mich auch ehrlich gestanden, ich weiß nicht, ob das jetzt hierher gehört, das ist ein bisschen despektierlich, aber diese 5000 mussten doch auch irgendwo mal auf die Toilette. Das habe ich mir, warum tut Jesus da kein Wunder? Denn, also das sind ja gemischtgeschlechtliche Riesengruppe, lass das mal 10.000 Leute sein. Das ist wie bei einem Rockkonzert. Ich habe ja diese Gegend da gesehen. Wohin sind die denn verschwunden? Wo waren die Büsche, wo die hingegangen sind? Das ist es, was mich die ganze Zeit beschäftigt hat. Ich wusste nicht, ob ich das jetzt hier thematisieren soll, aber, nein, aber das gehört ja, was vorne reingeht, kommt ja hinten wieder raus. Wir haben es im Alten Testament, haben wir es ja im Levitikus. Ja, da wird es, aber hier sind wir jetzt im Neuen, da wird da ganz gemieden und das wird so vergeistigt, dass die Leute schon gar nicht mehr aufs Klo gehen müssen. Na, ich glaube, also was an der Geschichte jetzt historisch ist, diese Geschichten werden erzählt, um den auferstandenen Christus und seine Wundermacht zu beschreiben. Ja, aber sie beschreiben ja auch den Ort und die Zeit und sie beschreiben ja alles ganz genau und wie es da aussah und wie die Orte heißen. Ja, also diese Faktenhuberei, die hört ja hier nicht auf. Diese Mischung ist verrückt, ja. Diese Mischung ist ganz verrückt, ja. Aber in der Tat, sie machen sich über solche Abtrittsgeschichten keine Sorgen. Warum will Jesus denn nicht zum König? Ja, auf keinen Fall, weil ich glaube, auch das ist sehr gut, dass das der Jack Miles nochmal rausarbeitet, weil es tatsächlich darum geht, die wollen ihn als politischen Führer haben. Und um diese Frage geht es ja dann auch in seiner Passionsgeschichte später. Ist er ein Aufrührer, der gegen die Römer uns befreit? Und das wollen die Leute, weil sie es offensichtlich spüren, dass er eine ganz große Autorität hat. Und diese Rolle lehnt er konsequent ab. Da haut er ab, da geht er weg. Kann man sagen, ist er feige? Oder kann man sagen, er hat für sich eine ganz andere Rolle gesehen? Wieso gibt es in den verschiedenen Evangelien verschiedene Zahlen? Warum sind es manchmal 4.000 und manchmal 5.000 Hungernde? Sabine, die sind keine Hungernden, das sind Zuhörer. Ja, also, hungrige Zuhörer. Ja, hungrige Zuhörer. Aber wir haben in den anderen Evangelien einen anderen Ort. Und das wollte ich nur mal darauf hinweisen. Die 4.000, das sind in der Dekapolis, heißt es so schön. Das sind die in der Gegend der 10 Städte. Ja, wo ist das denn? Das ist noch weiter östlich. Eine der 10 Städte ist Damaskus, eine ist das heutige Amman. Das heißt, diese ganze Geschichte wird noch mal weiter östlich verlegt, außerhalb von Israel. Und auch außerhalb vom See Genezareth. Spielt sie gar nicht mehr am See Genezareth. Nein, da spielt sie in der Decke. Ja, soll das denn dann öfter vorgekommen sein? Nein, das spielt, wenn du mich fragst, geht es darum, für wen ist denn dieses Lebensmittel und diese Rede Jesu gedacht? Ah. Ist die jetzt nur für das jüdische Volk gedacht, für die Israelis, die da wohnen, für die Juden, die da wohnen? Ja. Oder ist es nicht viel mehr für die ganze Welt gedacht, sag ich jetzt mal? Ah. Der geht außerhalb und predigt denen, die keine Juden sind. Ah. Die kommen und folgen ihm und die erleben diese Sättigungswunder, sagen wir so schön. Das heißt, es ist nochmal ein ganz anderer Dreh. Er verlässt Israel. Ja. Er verlässt die Gegend. Ach, so ist das. Und warum sind es dann 4.000 und nicht 5.000? Na, weil es wahrscheinlich zwei Stränge gibt, auch wo diese Geschichten erzählt wurden. Nur der eklatante Unterschied sind. Und er wird bei den anderen Geschichten zum Teil hinterher auch verfolgt. Ja, also der Beginn. Er muss flüchten, weil irgendwelche Geistlichen hinter ihm her sind. Genau, das ist der Beginn auch bei manchen Evangelien, der Beginn der Passionsgeschichte letztlich. Ja. Sie beschlossen, ihn zu töten oder so. Ja. Diese Geschichten, wir haben es ja öfter schon besprochen, die haben sozusagen ein Urferment, einen Ursatz in der Geschichtenquelle und werden dann von den unterschiedlichen Evangelisten unterschiedlich dann auch benutzt, um Unterschiedliches zu erzählen. Mhm. Da ist nur der Kern, die Pointe ist das Gleiche, aber die Aussage, die wunderbare Herrlichkeit hinter dem Jesus oder er predigt den ganz anderen. Mhm. Es gibt dann so, sagen wir mal, Abschichtungen mit unterschiedlichen Tendenzen der Erzählung. Mhm. Interessant. Also die Originalsituation, wie stellst du dir die vor? Was könnte da in Wirklichkeit gewesen sein, wenn man jetzt mal den ganzen Zauber wegtut? Ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die Erfahrung gemacht haben, die können dem zuhören, ohne Hunger zu kriegen, ehrlich gesagt. Mhm. Also gerade wenn das Zuhören als eine Art Lebensmittel. Ja, wenn man in so einem Flow ist, dann genau. hat man ja auch keinen Hunger. Genau. Also wenn ich irgendwie mich total in etwas hineinsteigere, dann merke ich auch, was selten genug vorkommt, dass ich tatsächlich nichts gegessen habe. Und das ist bei mir das merkst du dann nach 12 Stunden oder so. Meinst du, das ist der reale Kern? Also auf jeden Fall, wenn man sagt, das, was der Jesus verkörpert und was er sagt, als neue Weltordnung, sagen wir mal so, das ist so faszinierend, dass du im Grunde genommen das als ein Mittel zum Leben verstehst. Wörter, Worte, die Lebensmittel sind. Und die waren so Brot sind. Sie waren so gefangen von dieser Predigt und von diesem Auftritt, dass sie dann das Essen vergessen haben und hinterher trotzdem satt nach Hause gegangen sind. So ungefähr muss man also sich das vorstellen. Also deswegen sagt man Sättigungswunder. Ja. Genau. Was macht mich satt? Mhm. Was ist existenziell das, wonach ich hungere? Und das ist natürlich das, wenn man das zurückführt auf diese Frage, kann man schon auch unsere modernen Zeiten fragen, wonach hungere ich eigentlich? Und was macht mich eigentlich in einem wirklich auch übertragenen Sinn zufrieden und satt? Glaubst du, dass die Menschen das wirklich brauchen? Also jetzt über die physische Sättigung hinaus, einen tieferen Sinn? Gibt es nicht genügend Leute, die sagen, ja, Hauptsache ist, die Sonne scheint und ich habe Sonnencreme und ich habe ein Sandwich und eine Colaflasche und jetzt gehe ich mich sonnen und das soll es mir genug sein. Ein solches Leben hat meinen ganzen Respekt, aber ich glaube schon, dass es eine Form von Sattsein gibt, wo man sagt, man freut sich, man macht sich auf einen spirituellen Weg, weil man wissen möchte, wie die Welt zusammenhängt. Und das gibt es ja wirklich in allen Religionen. Und man studiert es und man horcht darauf und man liest Texte, so wie wir das jetzt tun, und bekommen eine andere Form von Sinnhorizont. Und das macht zufrieden, finde ich. Nicht, dass man die Antworten darauf findet, sondern dass man diese wunderbaren Fragen alle stellen kann. Mhm. Ja? So wie wir hier. Ja, genau. Wir sind ja kein Podcast, der Antworten gibt. Ja, genau. Aber wir machen die ganzen Fragen auf und wir machen eine Suchbewegung auf. Mhm. Und ich glaube, dass das in besonderer Weise, also mich macht das, ich bin so ein Typ, mich macht das in besonderer Weise glücklich, mich auf die Suche zu machen. Und zu fragen, was für Sinnhorizonte werden da geöffnet. Und ich wünsche das vielen Leuten, weil das macht richtig Spaß. Ja, in diesem oder in einem anderen religiösen Zusammenhang. Genau. Oder auch in einem anderen, in einem philosophischen Zusammenhang. Ja, oder auch in einem philosophischen Zusammenhang. Es gibt ja viele Leute, die lesen Philosophen und fühlen sich dadurch bereichert. Genau. Ja, ich finde, wir sollten jetzt zusammen was frühstücken. Ich habe nämlich jetzt Hunger gekriegt bei dieser ganzen. Vielleicht hast du ja 5 Brote und 2 Fische da. Ich hätte einen Obstsalat. Ja, gut, fein. Und vielleicht frühstücken das nächste Mal auch wieder alle anderen mit uns. Ja, okay. Tschüss. Auf Wiedersehen, bis bald. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.